Gehst morgens zur Maschine, muss sie ordentlich bedienen und es fördert deine Liebe zum System. Wirst langsam zum Aggressiven, der Ansatz zum Assassinen im Bann der Androiden. Doch du musst es nicht verstehen, es ist ein Handgriff und wenn du Glück hast, auch zwei. Ist es wohl an sich nichts Schlimmes dabei, doch es spannt dich und der Schmerz hat deinen Rücken erreicht. Darfst doch an einer anderen Maschine, doch das Bücken ist gleich. Selbst wenn du da stehst, den ganzen Tag drehst, kann ich deine Angst verstehen, weil das kann noch ein anderer übernehmen. Bist paralysiert von der Bewegung, die Standard passiert. Charlie Chaplin hat das gut analysiert. Gehst zur Maschine, arbeitest an der Maschine, träumst an der Maschine, seufst wegen der Maschine. Ich beug mich keiner Maschine, der Mensch heult wegen Maschinen. Es sind teuflische Maschinen, teure Maschinen. Und nach 30 Jahren hast du es im Kreuz und 100 Allergien. Das ist das Fundament der Anarchie, Unterdrückung mit Standardziel. Und da wundert man sich, warum die Leute randalieren, wenn der Kommerz den Schmerz intensiviert. Leider nur noch 80% puren Gewinn. Vorwarn, 90% die über sind. Der Boss besorgt nur zwei Maschinen. Doch das sind 20 Brüder, die dafür drüber springen. Doch du hast einen Platz in der Maschine, bis sie auch vollautomatisch und du entlassen, weil du zu viel bist. Du gehst morgens zur Maschine, musst sie ordentlich bedienen und das fördert deine Liebe zum System. Wirst langsam zum Aggressiven, der Ansatz zum Assassinen im Bann der Androiden, doch du musst es nicht verstehen. Gehst zur Maschine, arbeitest an der Maschine, träumst wegen der Maschine, sollst wegen der Maschine. Ich beug mich keiner Maschine, der Mensch heult wegen Maschinen. Es sind teuflische Maschinen, teure Maschinen, die Maschinen kontrollieren, die Maschinen patrouillieren, die Menschen assistieren und werden zum Schluss ausradiert.